Sie doch, was wir in der Umweltpolitik getan haben. Saubere Autos oder so. Und auf der anderen Seite werden trotzdem Autos massenweise nach China exportiert, überall hin, da massiv geworben. Es werden neue Flughäfen gebaut, es wird kein Flugbenzin besteuert, die Bahn soll privatisiert werden, es wird überhaupt nichts in der Landwirtschaft großartig dafür getan, um da massiv das Klima zu schützen. Und all solche Sachen stehen auf diesen Bändern drauf, dass neue Kohlekraftwerke gebaut werden. Und das haben Tausende von Menschen geschrieben und wir halten die jetzt nochmal hoch, so im Abstand von immer 10, 15 Schritt und wickeln damit das Kanzleramt ein, symbolisch, in seine eigenen Lügen, in die Lügen der Regierung und der Wirtschaft hier in diesem Land. Deutschland braucht Wachstum. Aber der Wachstum muss ökologisch gestaltet werden. Wir brauchen Wachstum bei erneuerbaren Energien, aber wir brauchen kein Wachstum bei den Riesenautos. Wir tun doch schon total viel für die erneuerbaren Energien. Wozu muss Deutschland denn immer wachsen? Damit es uns besser geht und damit die Arbeitslosen wieder Arbeit finden. Wachsen, wachsen, wachsen. Aber ohne Atomkraft werden wir das Klima nicht retten können. Wir müssen uns darauf einlassen. Nein, Atomkraft ist ein unnötiges Risiko. Wir können nicht ein Risiko durch ein anderes ersetzen. Pro Jahr stößt ein Deutscher 10,5 Tonnen CO2 aus. Und damit ist Deutschland trauriger Spitzenreiter der Klimaschädlinge. Aber unsere Kohlekraftwerke sind schon so sauber. Nein! Das machen wir jetzt beliebig lange, bis die keine Filme mehr hat. Aus Atomkraftwerken kommt nur sauberer Wasserdampf raus, nichts anderes. Ja, deswegen brauchen wir sie auch noch weiterhin. Wir brauchen noch mehr. Ach, was ist denn mit Krümmel und Brunsbüttel? Das war doch nicht gefährlich. Das passiert doch, Menschen versagen doch. Da muss man sich doch nicht so haben. Es ist doch nichts passiert. Gebt auf unser Klima acht. 10. Klimaschutz muss weitergehen. 1, 2, 3, 4. Eure Lügen stoppen wir. 5, 6, 7, 8. Gebt auf unser Klima acht. 9, 10. Klimaschutz muss weitergehen.